Dazu aber ganz kurz nochmal, weil die Konferenz heißt ja, als ich nach Deutschland kam, ich bin ja nicht gekommen, meine Eltern sind gekommen. Mein Vater ist 1963 nach Deutschland gekommen und ist eigentlich seinem Traum nachgegangen. Er wollte studieren, er wollte Maschinenbau studieren und dann hat er das hier gemacht, indem er in dieser Welle mit dem Abkommen die Chance genutzt hat und sowohl studiert als auch gearbeitet hat. Dadurch, dass er studieren musste oder wegen seinem Studium natürlich auch schnell Deutsch lernen musste, war er eigentlich kurze Zeit später einer der ersten Übersetzer für Türkisch-Deutsch und für Arabisch-Deutsch. Weshalb Arabisch? Meine Eltern kommen zwar aus der Türkei, sind aber ethnisch keine Türken. Sie kommen aus einer Stadt, die an der syrischen Grenze liegt, namens Antiochia. Und sie haben beide die arabische Muttersprache. Und sie gehören auch nicht zu der Mehrheitskonfession in der Türkei, sind Aleviten, sind so gesehen in der Türkei sowohl ethnisch als auch religiös eine Minderheit. Das hat aber bei der Migration von meinem Vater keine Rolle gespielt. Aber später bei unserem Aufwachsen hat das auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt. Ich gehe zurück zu Ende der 80er. Da kam dann die Idee, lieber weg. Und zwar zurück in die Türkei. Die haben das durchgezogen, allerdings halbherzig, weil irgendwie wollten sie bleiben, aber die Unsicherheiten waren sehr groß und vor allem damals in Nordrhein-Westfalen, hier gibt es sicherlich ganz viele, die aus der Ecke kommen, war die Stimmung auch echt nicht gut. Wir als Kinder haben das nur zum Teil mitbekommen, aber das Fremdsein, die Zuschreibungen, ihr seid ja nicht deutsch, ihr seid was auch immer, immer so ein Fragezeichen, hat bei allen und bei mir und bei meinen Geschwistern natürlich eine große Rolle gespielt, obwohl wir alle ein sehr für deutsche Verhältnisse gewöhnliches Aufwachsen hatten, mit 3 Jahren in den Kindergarten gehen, dann später in die Grundschule und eigentlich im Sportverein sein, Turnen gehen oder sonst was. Aber klar, es gibt immer diese Wahrnehmung. Und ich war auch sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule nur gemeinsam mit meinen Geschwistern die einzigen Nicht-Deutschen. In der Türkei, zu dem Kapitel möchte ich jetzt nicht sehr lange reden, aber ich habe dann auch dort natürlich eine weitere Sozialisation erlebt und später eigentlich die wichtigste Zeit meines Lebens in Istanbul verbracht, wo ich auch studiert habe und wo ich politisch aktiv war. Jahre später wieder, und zwar sind das jetzt wieder 15 Jahre her, bin ich nach Berlin und seitdem bin ich auch permanent hier. Ich habe eine etwas durcheinandere Geschichte. In der Türkei werde ich dann natürlich auch als eine Person aus Deutschland, also eine Almanje, diese Deutschländer, so verstanden. Hier wiederum gibt es natürlich verschiedene Zuschreibungen, Wahrnehmungen, Annahmen und natürlich Ausgrenzungen. Und das ist sicherlich heute unser Thema. Ich freue mich, dass wir heute auch ins Gespräch kommen. Und ich freue mich auch auf eure Beiträge oder auch Fragen, selbstverständlich. Wir haben vorhin auch gesprochen, wie wir das alles gestalten, und Clementine hat sich da schöne Gedanken gemacht. Wir machen da alle gerne mit, und ich gebe zurück an dich das Wort. Danke sehr. Also, unsere erste Runde beginnt mit dieser Frage von Deutschsein. Und dieser Aber, der folgt immer für Menschen, die ins Frage gestellt werden sollen. Also, da wollte ich ein bisschen reagieren. Tülin, du hast deine Kindheit, diese Wechsel zwischen Deutschland und der Türkei genannt. Das erinnert mich an meine ständiges Wechsel zwischen Kamerun und Deutschland. Es heißt, ich bin der erste Generation und meine Töchter die zweite Generation. Und es gibt einen Grund, warum wir über Deutschsein hier jetzt reden. Auch wenn wir diesen Migrationshintergrund nicht ganz groß heben wollen. Wir reden, weil wir verschiedene Erfahrungen machen, wir verschiedene Zugang haben als Menschen, die markiert werden mit dieser Frage von Identität. Es heißt, meine erste Frage wäre dann, warum überhaupt nach deiner Meinung, Tülin, reden wir über Deutschsein? Warum wir hier heute über Deutschsein reden, ist, glaube ich, natürlich ein Aspekt. Aber deine Frage verstehe ich eher, wieso überhaupt über Deutschsein so viel gesprochen wird und was das überhaupt ist. Frage ich mich auch die ganze Zeit, was das sein soll. Ja, also um ehrlich zuzugeben, ich rede auch nicht sehr gerne darüber, aber wir sind ja jetzt eher im politischen Kontext damit beschäftigt. Weshalb darüber gesprochen wird, hat gerade, ich rede von dem jetzigen Zeitpunkt 2017, nochmal mit einer vielleicht auch neuen Welle zu tun, beziehungsweise auch der neuen Migration, die einige Verhältnisse durcheinander gebracht hat. Ich finde im Positiven, ganz egal, wie die gesamte Wahrnehmung ist, weil wir hier von einer Migrationsgeschichte lange gesprochen und erzählt haben. Zum Beispiel, wenn es um die deutsch-türkische Beziehung geht, von 50 Jahren. Du hast vorhin Bilder gezeigt, die noch länger in der Vergangenheit liegen. Und da haben sich bestimmte Rollen schon irgendwie verteilt, da sind Dinge erklärt worden oder nicht erklärt worden, aber es hatte für mich in den 2000er Jahren dann so einen Charakter gewonnen, wo ich wirklich nicht mehr folgen konnte, worüber überhaupt gesprochen wird. Also Deutsch sein, nicht so Deutsch sein, Identitäten, das alles natürlich in einem Wandel. Aber jetzt, seit der neuen Migrationswelle nach Deutschland oder nach Europa, sind die Verhältnisse komplett anders. Weil jetzt nicht mehr eine Migrantin ist, sondern es muss jetzt auch erklärt werden, in welcher Kategorie. Ist schon lange hier, ist gerade erst angekommen, ist geflüchtet, ist nicht geflüchtet, ist gebildet, ist... Also es werden ganz viele neue Markierungen gemacht, sowohl von der Mehrheitsgesellschaft als auch untereinander. Es gibt viele Menschen, die neu hier sind, hierher kommen und sich sofort erstmal von den anderen abgrenzen, indem sie auf ihrem Bildungsstand, auf ihrem, weiß ich nicht, akademischen Titel, auf ihre Kunst, auf ihr sonst was, sich beziehen, um zu sagen, ich bin zwar eine Migrantin oder zugezogene Geflüchtete, aber ich bin anders. Und das ist genau das, was die Mehrheitsgesellschaft, ich finde, tagtäglich fast provoziert und auch fördert, ein gewisses Konkurrenzverhalten untereinander, um dann irgendwie zu sagen, ja, wer sind denn jetzt die neuen Deutschen, wer sind die neuen Geflüchteten, die mit Frau Merkel posieren und das Land über alles lieben. Und es sind so viele verschiedene Facetten und es ist eine komplette Instrumentalisierung von unseren Geschichten. Weil ich rede jetzt wir als hier, die alle in diesem Raum sitzen, in meiner Annahme was teilen. Und zwar nicht sowas wie von der Mehrheitsgesellschaft gesetzte Ziele erreichen und da ankommen, wo sie uns haben wollen. Das ist nicht unser Ziel. Wir haben ganz andere Ziele, wir haben ganz andere Verständnisse, wir haben ganz andere Erfahrungen. Und das ist gerade, finde ich, die neue Debatte von Deutschsein. Weil zu einer neu zugezogenen Person werde ich nicht gegenüber sitzen und sagen, ich bin Deutsche. Ich bin hier geboren, ich habe einen deutschen Pass. Nein, auch wenn unsere Geschichten unterschiedliche sind, ich bin genauso wenig deutsch wie Sie. Und wir werden beide nicht da ankommen, wo wir irgendwie hinrennen sollen. Also gibt es einen Weg. Wir müssen uns verbünden. Und zwar jetzt nicht gegen künstlich kreierte Feinde. Das gibt es nicht. Aber wir wollen alle ein Leben mit Würde. Wir wollen alle Respekt genießen und wir wollen nicht tagtäglich attackiert, diskriminiert und ausgegrenzt werden. Deswegen brauchen wir unsere Bündnisse. Und in diesem Bündnisverständnis ist Deutschsein erstmal für mich überhaupt kein Kriterium. Daher, wenn wir heute darüber sprechen, ist es auch vielleicht gut, dieser Aber, also Deutsch Aber, also diese Aber unterstreichen und in dem Aber zusammenzukommen vielleicht. Weil das ist der einzige Weg. Ich habe auf dem Weg hierher auch immer wieder überlegt, die ganzen Bezeichnungen. Also es gibt einmal die Bezeichnung von Deutsch, aber das reicht ja dann jetzt nicht. Ich habe ja auch den deutschen Pass, ich bin ja auch hier geboren. Also heißt es dann Deutsch-Deutsch oder Bio-Deutsch oder keine Ahnung. Es gibt seltsame Bezeichnungen auf jeden Fall. Und dann die Abgrenzung zu du, also ich, du bist eine Person mit Migrationshintergrund. Trifft erstmal ja zu, aber zu meiner späteren Geschichte. Also ich bin ja zweite Generation. Dann wird das auch verwendet Person mit Migrationsgeschichte oder Erfahrung. Sind alles korrekte Bezeichnungen. Ich zähle die nur auf, um zu zeigen, das sind nicht Bezeichnungen, die uns alle hier umfassen. Oder wenn dann auf einmal gesagt wird, ich bin eine Deutsch-Türkin. Ich bin keine Deutsch-Türkin. Ich bin aber auch keine Deutsch-Araberin. Ich bin auch keine Deutsch-Kurdin. Also die ethnischen Zugehörigkeiten, die sind selbstverständlich wichtig, aber als Fremdbezeichnung für uns ist es nicht, was wir bevorzugen können. Ich musste sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben nach Interviews oder bei Vorträgen das immer korrigieren, wenn ich so vorgestellt wurde. Wenn die dann irgendwie mich so vorgestellt haben, Tülin Duman, Deutsch-Türkin aus Berlin. Da denke ich, trifft alles irgendwie nicht zu. Aber in dieser Bezeichnung gibt es mittlerweile auch was Menschen positiv finden, sowas wie angekommen zu sein. Auch die Bezeichnung von Neudeutsch ist selbstverständlich auch positiv. Aber es hat alles mit einer politischen Haltung zu tun. Und deswegen, Deutsch sein ist nicht mein Ziel, war nie mein Ziel. Ich bin zufällig hier geboren und ich muss mich jetzt die ganze Zeit auch aussetzen und die ganzen Fragen beantworten, wo ich eigentlich herkomme, wo ich ursprünglich herkomme. Und das ist alles, das ich am Anfang gesagt habe, im Ausland lustig. Wenn die in Kolumbien mich fragen, wo kommst du her, dann sage ich Deutschland. Und dann sagen die, nein, auf keinen Fall. Ich verstehe, was die da meinen, aber es ist nur in solchen Kontexten selbstverständlich leichter anzunehmen. Aber hier jeden Tag diese Frage zu beantworten oder überhaupt damit beschäftigt zu werden, eher belästigt zu werden, ist ein bisschen mühselig. Umso wichtiger sind solche Kontexte wie hier, wo es nicht eine Rolle spielt. Weil ich sehe hier ganz viele Gesichter, ich kenne auch viele, aber es ist mir überhaupt nicht wichtig, wer aus welchem Land, welcher Region kommt, welchen Pass hat. Entweder verbindet uns hier eine Idee, ein Ziel, ein Kampf oder nicht. Aber ich würde niemanden irgendwie jetzt dann mit solchen Fragen konfrontieren. Geschichten kommen von sich und können auch, so wie du das machst, auch poetisch erzählt werden. Und umso schöner ist, dass du auch hier bist. Ich setze hier mal einen Punkt, weil du kannst auf jeden Fall nein fortsetzen. Wir haben vorhin natürlich auch gesprochen, ich im Westen, du im Osten, mit welchen Fragen und mit welchen Fremdbezeichnungen wir konfrontiert wurden. Vielleicht hast du da interessante Anekdote aus deinem Leben. Danke. Ja, die Frage nach Deutsch sein. Ach, ich finde ja, das ist irgendwie mehr als nur Rosenkohl und Klöße. Und für mich ist das einfach eine Frage von Menschlichkeit, Menschenwürde, Grundbedürfnisse. Und für mich ist es letztendlich Fluch und Segen, ein Privileg, was ich habe, mit der Tatsache, dass ich diesen Pass habe, geht natürlich damit einher, dass ich einfach Privilegien habe und ich nutze die, indem ich meinen Mund aufmache, indem ich Menschen begegnen lasse und mich begegne und Geschichten höre und meine Kunst nutze, um Geschichten zu erzählen, um da drinne halt die Realitäten, die ich erlebe, aufzumachen als intersektionelle Person, die ich bin. Und ich habe mein Deutschsein, ich finde es irgendwie sehr spannend, mich zu fragen. Ich habe diese weiße Geschichte inhalieren müssen vom ersten Tag an, wo ich hier geboren bin. Und diese verdrehte Geschichte, diese, Geschichte von Vorherrschaft. Ich habe gelernt, was es bedeutet, wo sie in Urlaub fahren, wie sie sprechen, was sie unter den Teppich kehren, welche Geschichten wie erzählt werden, wer verschwiegen wird und wer nicht. Und ich versuche irgendwie mit meiner Person, die ich hier bin, die irgendwie aneckt in diesem System, einfach da zu sein und präsent zu sein und immer wieder auch zu fragen, Fragen stellen. Also für mich bedeutet dieses Privileg, in Deutschland sozialisiert worden zu sein, ein Privileg, was ich nutze, um Fragen zu stellen, um Leute immer wieder darauf anzusprechen, von was redest du eigentlich, was ist deine Geschichte, und darin eben auch zu erfahren, was die Lebensrealitäten sind. Und eigentlich, wenn wir uns den Globus angucken, seht ihr da irgendwelche Grenzen? Seht ihr da irgendwas, wem was gehört? Und deswegen ist es für mich eher so eine Frage von, das ist ein politisches Instrument in Deutschland, also dass es irgendwie wichtig ist, dass Menschen irgendwo sein müssen und dürfen auch, aber gleichzeitig wünsche ich mir sehr, sehr, dass wir eigentlich Menschlichkeit und Begegnung möglich werden lassen und dabei das unser politisches Ziel sein sollte und das Ziel sein sollte, wo wir hinkommen und das ist dich als Privileg, wenn wir alle hier sein dürfen und uns begegnen dürfen, dass wir rausgehen und den Mund aufmachen, wenn wir können. Und wenn wir hier sein dürfen, in einem Land, wo ich Versammlungsfreiheit habe, wo ich das Recht habe, mich zu äußern zu den Sachen, die ich sagen möchte. Und die Leute, die dieses Privileg haben, sollten es nutzen. Und da drin ist für mich, wenn ich von diesen künstlichen Staatsgrenzen spreche, dann ist das für mich das Privileg und das ist für mich mein deutscher Anteil da drin, den ich nutzen werde. Und ja, das war's.